Ja, beides. Also ich will jetzt nicht nur, wollte dann jetzt nicht nur mit meinen Verwandten Kontakt haben. Es ist einfach, dass ich das Land kennenlerne und ich weiß ja Ja. gar nicht, wie das ist. Ich war das letzte Mal da, als ich 5 war und dann, ich habe einfach gar keinen Eindruck davon, deswegen, ja, wollte ich das